Der rote Mist. Nachts sind noch einmal 12 Pferde gebracht worden. Insgesamt stehen jetzt über 200 im Garten, schnaubend und scharrend. Der junge rote Mist geht zwischen ihnen hindurch, wie in einem Stall, dessen Dach der mondlose Himmel ist. Der Geruch nach Tier schließt den Garten gegen die Nacht besser ab, als Wände es könnten oder ein Tor. Schwarz die Bäume, schwarz die Büsche, schwarz das von den Hufen zertretene Gras, schwarz die Leiber der Tiere, die dem Jungen so vertraut sind, dass er auch blind von Pferd zu Pferd gehen könnte, um sich seinen Weg ins Haus zu ertasten. Der Junge hat den anderen den Befehl gegeben, noch einmal loszuziehen, um die Umgegend nach verstecktem Vieh abzusuchen. Im Haus stinkt es nach den Ausscheidungen seiner Leute. Je reicher die Häuser, in denen sie Quartier machen, desto mehr wird geschissen, als müsse auf diese Weise irgendetwas, das aus dem Lot ist, wieder richtig gerückt werden. Seine Leute haben, sich gegenseitig befeuernd, auf den glänzenden Steinfußboden geschissen, haben gegen die bemalte Tür gepinkelt und hinter den Ofen gekotzt. Deshalb hat er sich in diesem Haus oben eingerichtet, in einem kleinen Zimmer mit Balkon. Er selbst pinkelt vom Balkon hinunter und scheißt in den Garten, aber nur, weil er bei diesen Dingen lieber allein ist. Erst in letzter Zeit, seit sie tief in deutsches Gebiet eingedrungen sind, hat die Wut der Soldaten diesen Grad erreicht, in dem mit dem Innern des eigenen Körpers der Krieg geführt wird. Je mehr deutsche Häuser sie betraten, desto schmerzhafter stellte sich ihnen die Frage, warum die Deutschen nicht hatten dort bleiben können, wo ihnen zum Bleiben nichts, aber auch wirklich nicht das Allergeringste fehlte. Der junge rote Mist hat sich aus vielem herausgehalten, was die älteren Soldaten anstellen, nur aus den Kämpfen nicht. Deshalb ist er, obgleich seine Haut noch den flaumigen Glanz des Kindes hat, schon Major. Freiwillig hat er sich gemeldet mit 15, nachdem seine Mutter, sein Vater und seine Schwestern von den Deutschen umgebracht worden waren. Seine kleine Schwester, erst 4 Jahre alt, hatte er zuerst gefunden, als er von der Koppel ins elterliche Haus zurückkehrte. Sie schwamm im Brunnen, das Gesicht nach oben. In der Nacht davor hatte sie noch im selben Bett mit ihm gelegen und geatmet. Von da an war er immer in der vordersten Linie gewesen. Und irgendwann war aus dem Vertreiben ein Einnehmen geworden und aus der Verteidigung der Heimat ein Wüten in der Fremde, die er sonst sicher niemals in seinem Leben betreten hätte. Wie ein Kraut, das ausgerissen und in hohem Bogen durch die Luft geschleudert wird, trug ihn eine Kraft vorwärts, die jenseits von ihm selbst, jenseits seines noch immer kindlichen Körpers lag, und die machte, dass er marschierte und kämpfte und einnahm, um die Deutschen auf der Landkarte immer weiter zu schieben, über ihr Land hinauszuschieben, durch die Schweiz oder Frankreich oder Österreich und Italien immer weiter hinunterzuschieben, bis ins Mittelmeer oder den Atlantik, ihnen dann nachzusinken in die Tiefe, immer weiter, bis dahin, wo die Bewegung der Feinde und seine eigene endlich durch dieselbe Stille erstickt würde. Seine kleine Schwester war wahrscheinlich aus dem Haus gelaufen und dort von den Deutschen gefasst worden. Sein Vater, seine Mutter und seine größere Schwester waren in ihrem Haus verbrannt. Die Hände, die Brüste und die Augen seiner Mutter waren im Haus verbrannt. Rings um das Bett, in dem er jetzt schläft, ist die Wand bis zu halber Höhe mit rosafarbener Seide bezogen. Diese Seide verbirgt große Klappen, die in die Wand eingelassen sind und sich mit einem Vierkantschlüssel öffnen lassen. Hinter den Klappen war das Bettzeug, in dem er jetzt schon seit einigen Tagen schläft. Das Bettzeug riecht nach Pfefferminz und nach Kampfer, ebenso wie der cremefarbene Morgenmantel, den er im Innern eines flachen Schrankes gegenüber vom Bett gefunden hat. Dieser flache Schrank ist, rechts und links von hölzernen Säulen flankiert, wie eine Tür in die Wand eingelassen und mit einem Knauf aus Messing zu öffnen. An der Innenseite der Schranktür ist ein mannshoher Spiegel angebracht. Als er das Zimmer bezog, hatte der junge Rotarmist die Tür geöffnet, um zu schauen, was dahinter ist, hatte den Morgenmantel dort hängen sehen und, ohne zu wissen, warum, den Stoff in die Hände genommen und an ihm gerochen, Pfefferminz und Kampfer. Der Spiegel hatte währenddessen sein Bild stumm gespiegelt, von den kurzen russischen Haaren bis zur sehr dünn gewordenen Sohle der Stiefel, mit denen er aus der Heimat bis hierher marschiert war. Alles im deutschen Spiegel –